Es esmu schön. Halleluja. Классно. Аллилуйя. Бог лучший. God is the best. Amen. Amen. Смотри, вы сказали Амен, и солнце засветило. Schaute, ihr habt Amen gesagt und schon kommt die Sonne raus. Когда ты улыбаешься, небо улыбается. Wenn du lächelst, dann lächelt auch der Himmel zurück. Поэтому весна еще не пришла, что не улыбаемся. Deswegen ist der Frühling noch nicht da, weil wir nicht so viel lächeln. Хочешь чаще, будешь чаще улыбаться, будет больше солнца. Wirst du öfters mal lächeln, dann wird es auch mehr Sonne geben. Улыбнись своему соседу. Lächle mal deinen Nachbarn an, unter der Maske. Да, unter der Maske. И обними его на расстоянии полтора метра. Так. Und umarme ihn auf der Entfernung von 1,5 Meter. Ой, супер, супер, супер, супер. Никогда, Господь говорит, не унывай. Der Herr sagt, er verzage niemals. Всегда молиться должно и... Du sollst immer beten и... und... Не унывать. Und verzage nicht. Amen. Amen. Сейчас, знаете, зимняя депрессия как раз у всех. Jetzt haben wir jetzt genau zu diesem Moment alle Winterdepressionen noch. Depressie. Но некоторые не выходят из этой депрессии годами, даже летом. Aber manche gehen aus dieser Depression nicht einmal im Sommer raus. Представляешь, у них тело человека обновляется за 7 лет. Stell dir vor, ein Körper eines Menschen erneuert sich innerhalb von 7 Jahren komplett. Каждая клеточка. Jede Zelle. От макушки головы. Von oben. До подошвы ног. Bis zu den Füßen. За 7 лет ты полностью новый. Innerhalb von 7 Jahren bist du vollkommen neu. Wahnsinn, oder? Wow, Wahnsinn. Даже мозги твои, потому что они тоже из клеток состоят. Sogar dein Gehirn, weil sie aus den Zellen bestehen. Тоже обновляется. Sie erneuern sich auch. Но. Aber. Представь себе, люди могут 10 лет иметь депрессию. Aber stell dir vor, wenn die Menschen 10 Jahre lang Depressionen haben. Откуда? Woher? Тело уже новое. Der Körper ist bereits neu. Даже мозги уже клеточки должны были обновиться. Sogar die Hirnzellen sollten schon längst sich erneuert haben. А депрессия остается 10 лет. Aber Depression bleibt immer noch die 10 Jahre bestehen. Дольше, чем тело уже обновилось. Sogar länger als der Körper sich bereits erneuert hat. Знаешь, программа внутри. Stell dir vor, dieses Programm in dir innen. Пережила компьютер. Hat den Computer überdauert. Практически. Praktisch gesehen. Hardware уже обновилась, а Software все еще работает. Hardware ist bereits erneuert, aber arbeitet immer noch Потому weiter. Потому что человек подпитывает эту программу всегда внутри себя. Weil der Mensch dieses Programm immer wieder ernährt. И живет этими мыслями. Und lebt durch diese Gedanken. В прошлом. Mit Vergangenheitsgedanken. Знаешь, когда ты не обновляешь разум, тело начинает бунтовать. Weißt du, wenn du deinen Verstand nicht erneuerst, dann fängt dein Körper zu rebellieren an. Amen. Amen. Он не создан для депрессии. Weil er nicht für Depressionen geschaffen ist. Твое тело создано для радости. Denn dein Körper ist für die Freude gedacht. Кто так сказал, тот счастливый. Derjenige, der das gesagt hat, ist glücklich. Amen. Amen. Тело создано для радости. Der Körper ist für die Freude gedacht. Amen. Amen. Бог хороший. Gott ist gut. Он создал твой разум любовью. Er hat deinen Verstand durch die Liebe geschaffen. Правда? Nicht wahr? Вообще все мы созданы любовью Божьей. Und überhaupt, wir sind alle durch die Liebe Gottes geschaffen worden. И поэтому синапсы в мозгу, они функционируют только на позитиве. Deswegen funktionieren diese Synapsen in deinem Gehirn nur durch Positives. Когда ты хороший думаешь. Wenn du etwas Gutes denkst. Все хорошо в мозгах. Dann ist alles gut in deinem Verstand. И в теле. Und auch in deinem Körper. Когда ты негатив пускаешь. Wenn du das Negative in dich hineinlässt. Синапсы начинают бунтовать. Fangen an, die Synapsen zu rebellieren an. Они возбуждаются, раздражаются. Sie erregen, sie sind gereizt. И создается эта негативная энергия. Und es wird diese negative Energie geschaffen. Создающая болезни. Die dann später Krankheiten hervorruft. Давай мы включим Марка. Lass uns mal Markus einschalten. 2. глава. Der Kapitel 2. С 3 по 5 стихи. Die Verse 3 bis 5. Есть история, где Иисусу принесли одного парализованного. Die Geschichte handelt sich hier, wo zu Jesus einen Gelähmten gebracht haben, die Leute. С 3 по 5 стих. Das sind die Verse 3 bis 5. Давай прочитай. Da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seine Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Смотри. Четверо друзей приносят своего друга. Schau her, 4 Freunde bringen ihren Freund. Это из любви они делают. Die machen das aus Liebe. Если у тебя такие друзья есть, ты счастливый человек. Wenn du solche Freunde hast, dann bist du ein glücklicher Mensch. Если нет, приобретай срочно. Wenn du nicht, dann musst du eiligst sich darum kümmern, dass du welche bekommst. И они очень хотели приблизиться к Иисусу. Und sie wollten sehr, sehr gerne sich an Jesus nähern. Но толпа людей не давала. Aber diese Menge an Menschen hat sie daran gehindert. И у них приходит сумасшедшая мысль. Und sie kommen auf eine verrückte Idee. Не просто творческая. Nicht nur irgendeine kreative Idee. Но вообще-то сумасшедшая. Aber eigentlich eine verrückte Idee. А давай мы его на крышу запихаем. Lass uns mal den auf den Dach schleppen. Во-первых, они могли бы его еще убить при этом. Eigentlich konnten sie ihn sogar dabei töten. Но они были такие смелые, сильные. Aber die waren so mutig und so stark. Затащили на крышу. Sie haben den auf das Dach geschleppt. И давай дырку, говорит, копать. Und dann haben sie gesagt, komm, lass uns mal das Dach durchbrechen, so ein Loch. И прямо перед Иисусом опускают его. Und direkt vor Jesus tun sie ihn runterlassen. А Иисус сидит, учит людей. Und Jesus sitzt da und lehrt die Menschen. И вдруг песок на голову сыпется. Und plötzlich bröselt Sand auf seinen Kopf hinunter. Какие-то там хворост, не знаю, чего они делали крышу, все посыпалось на них. Ich weiß nicht, aus welchen Materialien dort damals das Dach gemacht worden ist, aber alles prasselt so auf ihn runter. Я бы на месте Иисуса сказал: Ich hätte auf Jesus an Stelle gesagt: Hey! Вы что тут творите? Was treibt ihr denn da? Hört auf, hier den Unfug zu machen. Но Иисус сказал, Aber Jesus antwortete, написано, что он, es steht geschrieben, dass er, веру их, indem er ihren festen Glauben gesehen hat, сказал, больному, sagte, dem Kranken, прощаются те грехи твои. Deine Sünden werden dir vergeben. Я хочу обратить внимание вот только на этот момент. Ich möchte eure Aufmerksamkeit nur auf diesen Moment lenken, что эти ребята получили сумасшедшую мысль, dass diese Jungs eine verrückte Idee bekommen haben и не побоялись ее осуществить. Und haben keine Angst gehabt, die in die Tat umzusetzen. Потому что это реально была какая-то глупость по-человечески. Denn menschlich gesehen war das eine dumme Idee. Кто будет платить за эту крышу? Wer soll diesen Dach bezahlen? Они не думали про это. Die haben sich keine Gedanken gemacht darüber. Это не волновало их. Das hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Их волновало исцеление этого друга. Die haben sich Sorgen gemacht, dass ihr Freund gesund wird. И Иисус, он расценил это как веру. Und Jesus hat das eingeschätzt als einen festen Glauben. Вот это упрямство. Also diese Trotzigkeit oder когда, diese ja Trotzigkeit oder да, когда двери закрыты, wenn die Türen zu sind, а я через крышу пролезу, dann werde ich durch das Dach durchbrechen. Иисус говорит, это вера. Jesus sagt, das ist ein Glaube. Знаешь, когда двери закрыты, weißt du, wenn die Türen zu sind, ты можешь постучать так культурно, du kannst so höflich mal anklopfen и пойти домой, und dann nach Hause wieder gehen. Но это не вера. Aber das ist kein Glaube. Hey, вера это бам. Denn der Glaube bam, ist ein Bam. Бам, бам, бам. Лезь на крышу. Auf das Dach zu klettern. Пробиваться к Иисусу. Durchzubrechen zu Jesus. Вот это вера. Das ist ein Glaube. Культура и вера это разные вещи. Amen. Kultur und der Glaube sind zwei verschiedene Dinge. Да. Amen. Уважение или уважительное отношение, вера это разные вещи. Also Höflichkeit oder höfliche Beziehung und Glaube sind zwei verschiedene Dinge. Мы бываем очень культурные, вежливые. Wir sind manchmal sehr gebildet und höflich. Но не верующие. Aber nicht gläubig. Лучше иметь дикую веру. Lieber einen wilden Glauben haben. И получить свое исцеление und seine Heilung zu bekommen, и оставить пару разбитых крыш после und, себя. Und paar Dächer hinter sich gebrochen zu lassen. Amen. Поэтому отказываясь от этой культуры, которая deswegen, никому не нужна. Deswegen lehne mal diese Höflichkeit oder diese Kultur ab, die keiner braucht. Не думай про людей, которые на тебя там смотрят. Denke nicht an die Menschen, die dich so beobachten. Если ты на служении, прорывайся к Иисусу. Wenn du im Gottesdienst bist, dann breche zu Jesus durch. Поклоняйся, как хочешь. Dann bete ihn so an, wie du möchtest. Знаешь, в одном служении одна женщина стояла на голове где-то 3 часа. Auf einem Gottesdienst stand eine Frau auf dem Kopf circa 3 Stunden. 3 часа, по-моему, circa, glaube ich, 3 Stunden. Или 4, или 5. Oder 4 Stunden, oder 5 Stunden. А она стояла на голове. Die stand auf dem Kopf. Несколько часов, не знаю, сколько. Paar Stunden, ich weiß nicht, wie lange. Я сейчас забыл, как ее зовут. Она очень... Ich habe vergessen, wie die geheißen hat. Очень известный евангелист сейчас. Die ist eine sehr berühmte Evangelistin. Вот. И Дух Святой поставил ее на голову. Und der Heilige Geist hat sie auf den Kopf gestellt. Иногда Дух Святой должен поставить тебя на голову. Manchmal muss der Heilige Geist dich mal auf den Kopf stellen. После этого она уже стала другой. Nachdem ist sie anders geworden. Представляешь? Stell dir vor. Может, мы иногда такие важные. Denn wir sind manchmal so wichtig. Культурные. So gebildet. Да. Но Дух Святой, он хочет тебя перевернуть. Aber der Heilige Geist möchte dich mal umdrehen. Иногда в буквальном смысле. Так. Manchmal wortwörtlich. И так постоишь пару часов, и сразу изменишься. Und wenn du ein paar Stunden mal so auf dem Kopf stehst, dann wirst du dich bestimmt danach verändern. Amen. изменяться. Ich wünsche es dir, so sich zu verändern. И вот перед Иисусом сидели эти культурные люди. Und so sitzen so diese gebildeten Leute vor Jesus. Они все его так культурно слушали. Sie haben so ein Gebild, also so höflich angehört. И все считали себя верующими. Und alle haben sich als Gläubige gerechnet. Но только про одного, про четырех сказал Иисус, что они имели веру. Aber nur über vier hat Jesus gesagt, dass sie einen Glauben hatten. Вот эти сумасшедшие. Diese verrückten Jungs. На крышу полезли. Die auf das Dach geklettert haben. Я понял, что по-настоящему веру люди, ich habe begriffen, dass Menschen, die tatsächlich gläubig sind, Библию, das sind nicht diejenigen, die ständig Bibel lesen церковь, und in die Gemeinde gehen, те, sondern diejenigen, die fähig sind, ihren Dach durchzubrechen. Крышу, nicht das fremde Dach, sondern aber in erster Linie ihr eigenes. Вот здесь. Also hier oben. Скажи, вот здесь. Sag mit mir, hier oben. Вот здесь надо ломать свою крышу. Also hier oben sollte man sein Dach durchbrechen. И моя тема сегодня, ломай крышу. Und mein Thema heißt auch heute, durchbreche das Dach. Если ты хочешь спастись, wenn du errettet werden möchtest, нужно что-то ломать. Dann muss man etwas brechen. Гордыню надо ломать. Stolz muss man brechen. Amen. Amen. Когда приходишь к Иисусу, нужно ломать гордыню. Wenn du zu Jesus kommst, muss man den Stolz brechen. И некоторым придется ломать еще какие-то другие вещи. Und manche müssen dann noch irgendwelche Dinge brechen. Хочешь процветания? Willst du gedeihen und Erfolg? Тоже надо ломать крышу. Dann muss man auch das Dach brechen. Хочешь обновления? Willst du eine Erneuerung haben? Ломай крышу. Dann durchbreche dein Dach. Если ты хочешь ближе к Иисусу, wenn du Jesus näher sein möchtest, ломай здесь крышу. Dann breche dieses Dach durch. Нам придется ломать свою крышу. Und wir werden dazu gebracht, dieses Dach zu brechen. И горе нам, если эта крыша стала бетонной. Und es ist der Mensch ist unglücklich, wenn dieses Dach schon zum Beton geworden ist. Эй, этим друзьям повезло, что та крыша была не из бетона. Diese Freunde hatten Glück gehabt, dass dieses Dach nicht betonmäßig war. Потому что тогда бы чудо бы не было, понимаешь? Denn dann wäre kein Wunder passiert, verstehst И du? Так же само. Genau dasselbe. Есть бетонные головы. Es gibt Betonköpfe. Richtig Betonköpfe. Нас такие настоящие бетонные. Они 80 головы. Лет в одном и том же киселе квасятся. Die sind 80 Jahre lang immer wieder in demselben, also die kochen immer dasselbe Brei. И там уже бетон. Und dort ist schon alles zu Beton geworden. Ты говоришь с человеком и понимаешь все. Du sprichst mit diesen Menschen, aber du begreifst, es ist alles umsonst. Там уже все закончено. Dort ist alles ist schon vorbei. Без изменений. Ohne Veränderung. Без новых вливаний каких-то. Ohne neuen Gedanken, ohne Без Erfrischung. Этой чистки. Ohne dieser Reinigung. Как Генри Форд сказал, wie der Henry Ford mal gesagt большинство hat, людей просыпаются с прошлогодними мыслями. Die meisten Menschen wachen in der Früh auf mit den vergangenen Gedanken. Они не понимают разницу, что такое вчера, что такое сегодня. Sie begreifen den Unterschied nicht zwischen gestern und heute. Это опасно для жизни. Es ist gefährlich für das Leben. Слышишь? Для жизни. Verstehst du? Es ist gefährlich für das Leben. Не чистить свои мозги. Seine Gedanken nicht zu reinigen. Это санитарная норма для человека. Das ist eine sanitäre Norm für einen Menschen. Каждый день вливать новые мысли. Jeden Tag neue Gedanken dort reinzugießen. И выкидывать старые мысли. Und alte Gedanken rauszuschmeißen. Знаешь, если слив на кухне долго не чистить, wisst ihr, wenn man den Abfluss in der Küche lange nicht reinigt, хозяйки знают, die Hausfrauen kennen das, то там из этих отходов, которые вообще-то мягкие, dann wird aus diesen Abfällen, die normalerweise weich sind, там бетон становится. Die werden zu wirklich harten Beton. И тогда надо сантехника вызывать. Dann braucht man einen Fachmann, der das Ganze reinigt. И пасторы, они похожи на сантехников. Und die Pastoren sind denn, wie heißen die, Wasserleitung, Mechaniker oder Здесь wie heißen есть сантехники, как Gibt вас зовут? Also, wie heißen die? Die Leute, die das Ganze reinigen. Abflussreiniger, genau. Это неблагодарная работа. Das ist ein undankbarer Job. Но очень нужная. Aber sehr wichtiger Job. И мусор в голове превращается в бетон. Und der Müll im Kopf, der verwandelt sich in Beton. И тогда все. Und dann ist alles aus. Приплыли называется. Man sagt, dann ist alles vorbei. Уже ничего туда не попадает. Dann gelangt dort nichts mehr. Помазание не течет. Die Salbung fließt nicht rein. Радость не течет. Keine Freude fließt rein. Пробка в мозгах. Es ist eine Verstopfung im Gehirn, im Verstand. Amen. Amen. Нету свежих откровений. Es gibt keine frischen Offenbarungen. И мы привыкли к этим стереотипам в мозгах. Und wir sind gewöhnt an diese Stereotypen im Verstand. Стереотип – это всегда пробка в мозгах. Also Stereotype bedeuten immer eine Verstopfung im Gehirn oder И im Verstand. И мы все с детства уже мы все зомби. Schon von unserer Kindheit aus sind wir bereits so Zombies geworden. Zombie, да. Познакомься, посмотри себя в зеркало. Mach dich bekannt mit einem Zombie, wenn du in der Früh in den Spiegel schaust und sagst, guten Morgen, Zombie. Знаешь, что 70% установок в мозгах, weißt du, 70% von den Überzeugungen in deinem Kopf вложили в тебя до 7 лет. Wurde dir bis zu deinem 7. Lebensjahr reingelegt. Твоими родителями. Durch deine Eltern. И не всегда то, что они вложили, является правдой. Und nicht alles, was sie in dich hineingelegt haben, ist die Wahrheit. Да, тебе в 50 лет еще кажется, что это истина. Mit 50 denkst du immer noch, dass es eine Wahrheit ist. Потому что люди не догадываются о том, что они зомбированы. Weil die Menschen ahnen nicht, dass sie zombiert sind. Но на самом деле это так. Aber tatsächlich ist das so. И может быть кто-то слышал такую вот фразу. Und как, vielleicht hat jemand so eine Phrase gehört. Например, копить надо на черный день. Zum Beispiel, du sollst auf den bösen Tag oder auf den schlechten Tag sparen. Да. Знаешь, это установка в мозгах. Das ist eine Überzeugung in deinem Verstand. Которая ведет человека в страх. Das einen Menschen in die Angst hineinführt. Или, например, oder много, zum Beispiel, мы говорили в Советском Союзе, wir haben in Sowjetunion gesagt, много хочешь, мало получишь. Willst du viel, bekommst du wenig. Всем знакомо, да, такая? Kennt das jeder von euch? И это установка в мозгах. Und das ist eine Einstellung in deinem Verstand. Тебе это сказали в 7 лет, ты услышал. Man hat das dir mit wo du 7 warst gesagt und du hast es gehört. И ты понял. Und du hast begriffen. Много не надо хотеть. Man soll nicht so viel wollen. Все будет так, как у всех. Alles soll so sein oder alles so sein, wird so sein wie bei allen. И это установка, которая идет в серую жизнь. Und diese Einstellung führt dich in ein graues Leben. И поэтому 90% людей вот таких. Deswegen sind 90% von den Menschen so. Как все. Wie alle. Есть еще такая установка, ведущая, es gibt noch so eine Einstellung, ведущая к финансовым проблемам. Die zu finanziellen Problemen führt. Когда люди говорят, деньги зло. Wenn die Menschen sagen, das Geld ist böse. Слышал тоже такое, правда? Hast du das bestimmt gehört, nicht wahr? Многие даже сами это говорили. Viele haben das bereits schon selber gesagt. Или еще, быть Oder богатые, это все жулики. Dass alle reichen Menschen Betrüger sind, Verbrecher sind. Да, богатые, это воры. Dass die Reichen alle Diebe sind. Чтобы быть богатым, это плохо. Denn reich zu sein ist schlecht. Знаешь, что это значит? Weißt du, was das bedeutet? Это значит, что твой папа был коммунист. Das bedeutet, dass dein Papa ein Kommunist war. Скорее всего. Höchstwahrscheinlich. А ты будешь бедным. Und du wirst ein armer Mensch sein. Точка. Aus. Вот это установка. Das ist diese Einstellung. Если в твоей голове такие мысли, wenn du in deinem Kopf solche Gedanken hast, ты никогда не будешь богатым. Du wirst niemals reich sein. Во-первых, это ложь. Zuerst ist es eine Lüge. Во-вторых, als zweites, все, к чему ты относишься негативно, ты не сможешь принять. Alles, zu was du negativ eingestellt bist, kannst du auch nicht annehmen oder empfangen. Так ты создан. Denn so bist du geschaffen. И поэтому сперва нужно сломать крышу. Deswegen sollte man erst einmal das Dach durchbrechen. И построить другую. Und ein neues Dach zu bauen. Например, сказать деньги. Zum Beispiel zu sagen Geld. Это хорошо. Es ist gut. Это инструмент. Das ist ein Instrument. И большие финансы. Und große Finanzen. Это большое благословение. Das ist ein großer Segen. Быть богатым. Reich zu sein. Прекрасно. Ist wunderbar. Можно творить много добрых дел. Man kann sehr viele gute Dinge schaffen. Когда у тебя вот такая установка в голове. Wenn du so eine Einstellung in deinem Kopf hast, у тебя есть шанс. Dann hast du eine Chance. Тогда ты должен дальше думать и говорить. Dann musst du weiterdenken und sagen. Быть богатым это не означает быть вором. Reich zu sein bedeutet nicht ein Dieb zu sein. Наоборот. Sondern umgekehrt. Богатые люди это ответственные люди. Reiche Menschen sind verantwortungsvolle Menschen. Это люди, которые берут ответственность. Das sind Menschen, die Verantwortung übernehmen. Которые много работают. Die sehr viel arbeiten. И дают работу многим другим людям. Und geben vielen anderen Arbeit. Вот это мышление правильное. Diese Denkweise ist richtig. И тогда, когда люди говорят еще, это тоже коммунизм, знаешь. Und wenn die Menschen noch sowas sagen, das ist wie Kommunismus. Надо забрать ähnlich. У кого-то. Man muss jemanden was wegnehmen. И отдать бедному. Und einem Armen geben. И тогда будет справедливость. Dann herrscht eine Gerechtigkeit. Это ложь коммунистическая. Das ist eine kommunistische Lüge. Amen. Amen. Христиане говорят. Die Christen sagen. Бог богат для всех. Gott ist reich für alle. Призывающих его. Die ihn rufen. Ни у кого не надо забирать. Man muss niemanden etwas etwas wegnehmen, чтобы кому-то отдать. Um jemanden, потому zu что geben. Бог богатый для всех. Denn Gott ist reich für И jeden. Тот, кто призывает его, он будет богат. Und derjenige, der anruft, wird И reich будет благословен. Und wird gesegnet И sein. Будет иметь в своей жизни преуспевание. Und wird in seinem Leben auch Erfolg und Gedeihen haben. Amen. Amen. Если я знаком стереотип, например, все мужики козлы. Wenn du so ein Stereotyp in deiner Stereotyp-Einstellung in deinem Kopf hast, dass alle Männer Deppen sind oder Flaschen oder alle Frauen sind blöde Kühe, то тогда в жизни семейной не будет успеха. Wird in deinem Familienleben kein Erfolg sein. Это установка в мозгах. Das ist eine Einstellung im Kopf. Я знаю, что это не про нас. Ich weiß, dass es nicht über uns ist. Или если твой лучший комплимент для жены – «Баба моя». Wenn du Wenn dein bestes Kompliment für deine Ehefrau ist, du bist mein Weib, то твоя жена не будет счастливая. Dann wird deine Frau nicht glücklich sein. Надо менять свой немножко вот лексикон, amen? Man soll ein wenig sein Lexikon erneuern. Amen. Откуда у нас этот мусор? Woher haben wir diesen Müll? Это все оттуда. Das ist alles von dort. Из детства, из молодости. Aus der Kindheit, aus deiner Jugend. Мы это услышали. Wir haben das mal gehört. И в это поверили. Und haben daran geglaubt. И это стало бетоном. Und das wurde zu Beton. Который надо ломать. Dass man brechen soll. Если ты хочешь менять свою жизнь, wenn du dein Leben verändern möchtest, то тогда меняй мозги. Dann verändere mal deine oder tausche mal deine Gedanken aus. 70% установок в мозгу это уже было в твоей жизни до 7 лет. Also 70% der Einstellungen war bereits bis zu deinem 7. Jahr eingelegt worden. Следующие 20% тебя закачала твоя школа. Die nächsten 20% hat deine Schule in dich hineingelegt. Твои друзья во дворе. Deine Freunde im Hof. И Internet сегодня. Und das heutige Internet. То есть человек на 90% минимум это продукт чужих мыслей. Das heißt, der Mensch zu 90% ist das Produkt von fremden Gedanken. Но парадокс в том, что все уверены, что они сами себя создали. Aber der Paradox ist, dass die Menschen denken, dass sie das alle selbst geschaffen haben. И вот, например, мы думаем, что мы ограниченные. Zum Beispiel, wir denken, dass wir begrenzt sind. Очень важная вещь. Eine sehr wichtige Sache. Люди думают, что только Бог, он безграничный. Die Menschen denken, dass nur Gott grenzenlos ist. А мы вот такие типа грешники и рождены здесь такими серыми. Aber wir sind so ungefähr arme Sünder und wir sind hier in dieses graue Leben hineingeboren worden. Рожденный ползать, летать не может и все. Derjenige, der geboren ist, zu kriechen kann, nicht fliegen und so weiter. И этот стереотип нужно разрушить. Und dieses Stereotyp muss zerbrochen werden. Поэтому у нас эта серия. Deswegen haben wir auch diese Predigtserie. Ты счастлив, что ты можешь в нее вникать сейчас. Und du bist glücklich, dass du jetzt in die sich hineindenken kannst. Этот стереотип нужно разрушать, поэтому неограниченность – это наша цель. Deswegen muss man diesen Stereotyp durchbrechen, auseinanderbrechen, damit du grenzenlos wirst. Этот стереотип, он очень удобный. Dieser Stereotyp ist sehr bequem. Твоя плоть, она не хочет с этим стереотипом бороться вообще. Dein Fleisch möchte absolut nicht gegen diesen Stereotyp kämpfen. А она не хочет его разрушать. Das möchte sie überhaupt nicht auseinanderbrechen. Потому что ей так хорошо с ним жить. Denn es gefällt ihr, mit diesem Stereotyp zu leben. Дело в том, что у нас есть часть мозга. Die Sache ist darin, dass wir einen Teil des Gehirns haben, который называется примитивный. Das ein Namen hat, primitiv. Примитивный, да. Примитивный. И еще название есть рептильный мозг. Es gibt auch noch eine Benennung рептиler Teil. Рептилий Gehirn. Это одно и то же. Das ist ein und dasselbe. И этот примитивный мозг не хочет никогда меняться. Und dieser primitive Teil des Gehirns möchte sich niemals verändern. Он здесь находится, между прочим. Übrigens, das befindet sich hier, auch bei Frauen. В задней части. Да. Auch bei Frauen. Так вот, этот примитивный мозг, он всегда выдает 1000 причин, чтобы не меняться. Also dieser Teil des Gehirns, das gibt immer wieder 1000 Gründe, sich nicht verändern zu wollen. Как только к тебе приходит мысль из передней части, sobald ein Gedanke kommt aus dem vorderen Teil deines Gehirns, здесь твое логическое мышление. Denn hier ist ein logisches Denken. Логическое мышление здесь. Ну, das logische Denken ist hier vorne. Поэтому иногда полезно щелбан делать. Deswegen ist manchmal gut, mal einen Klaps zu geben. Чтобы ты проснулся здесь. Damit du mal aufwachst davon. Да, и вот как только отсюда появляется хорошая мысль, отсюда. Denn sobald ein guter Gedanke entsteht von hier vorne. Сзади такой. Dann sagt das hintere Teil, nein, ich habe keinen Бог darauf. Amen. Amen. Ты знаешь, у тебя в мозгу постоянно такая вот борьба идет. Weißt du, in deinem Gehirn findet ständig so ein Kampf statt. И эти два мозга, они существуют у каждого человека. Und diese zwei Teile des Gehirns sind ansässig bei jedem Menschen. И поэтому Библия говорит, плотские люди. Deswegen sagt die Bibel, dass die fleischlichen Menschen и духовные люди. Und geistliche Menschen. Мы часто это очень одухотворяем. Manchmal übertreiben wir das oder vergeistlichen können wir das alles. Да. На самом деле гораздо проще. Tatsächlich ist es viel einfacher. Плотской человек. Ein fleischlicher Mensch. Он живет задней частью своего мозга. Der lebt nur aufgrund seines hinteren Teils des Gehirns. Он плотские мысли имеет. Er hat nur fleischliche Gedanken. Примитивные. Примитивные Gedanken. Которые не хотят меняться. Die keinen Bock haben, sich zu verändern. А духовный человек. Und ein geistlicher Mensch. Он воспринимает духовные мысли. Er empfängt geistliche Gedanken. А духовные мысли, они ведут тебя в свежесть. Und geistliche Gedanken, die bringen dich zu Frische. К новому. Zum Neuen. Желание что-то творить. Zu einem Wunsch, etwas Neues zu schaffen. Делать какие-то дела. Oder irgendwas zu machen. Что-то изучать. Etwas zu forschen, etwas zu lernen. Wow, вот здесь оно, вот wow, здесь. Und das ist alles hier vorne. Halleluja. Halleluja. И в передней части вот этого мышления нашего мозга нам нужно работать. Und wir müssen genau an diesem vorderen Teil des Gehirns arbeiten. Потому что он борется с примитивным. Denn er kämpft gegen das primitive Teil des Gehirns. И он работает с твоей логикой. Und er arbeitet mit deiner Logik. Здесь и есть твоя логика. Also hier ist auch deine Logik. И он работает с твоей совестью. Und er arbeitet mit deinem Gewissen. Gewissen, скажи совесть. Sag mit mir Gewissen. Скажи громко. Sag mit mir laut Gewissen. Совесть. Знаешь, Бог снарядил каждого человека таким образом. Weißt du, Gott hat jeden Menschen ausgestattet auf diese Weise. И у каждого есть выбор. Und jeder hat seine Wahl. С каким мозгом работать, дружить или нет. Mit welchem Teil des Gehirns er sich anfreunden soll und mit welchem nicht. И Павел говорит, все люди имеют этот выбор. Und der Paulus sagt, alle haben diese Wahl. Давай включим Римлянам 2 глава. Lass uns mal Römer 2 einschalten. 14-15 стих. Die Verse 14 und 15. Obwohl die anderen Völker Gottes Gesetz nicht haben, gibt es unter ihnen doch Menschen, die von sich aus danach leben. Daran zeigt sich, dass sie Gottes Gebote in sich tragen, auch wenn sie diese sogar gar nicht kennen. Durch ihr Handeln beweisen sie, dass die Forderungen des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben sind. Das wird ihnen durch ihr Gewissen und auch durch ihre Gedanken bestätigt, dass sie entweder anklagen oder freisprechen. Schau hier, ein Heide ist auch ein gottloser Mensch. Er ist ein gottloser Mensch. Aber sogar auch seine Gedanken, die kämpfen gegen das Gute, also miteinander. Und er hat auch einen Kampf mit seinem Gewissen. Каждый человек рождается с совестью. Jeder Mensch wird mit einem Gewissen geboren. Правда, потом у некоторых она пропадает. Aber leider bei manchen verschwindet die. И ее сжигают даже некоторые. Manche verbrennen sie sogar. Библия говорит, Павел говорит, есть сожженная совесть. Sogar Paulus sagt in der Bibel, dass es ein verbranntes Gewissen gibt. Но как ты думаешь, где в твоем теле живет совесть? Aber was denkst du, wo wohnt in deinem Körper das Gewissen? Когда ты думал об этом? Hast du denn mal schon Gedanken gemacht, wo ist das? Где моя совесть? Wo ist mein Gewissen? Совесть, ты где? Gewissen, wo bist du? Или мама тебе говорила, ты бессовестный, ты поверил. Oder die Mutter hat zu dir gesagt, du hast kein Gewissen und du hast daran geglaubt. Больше уже не ищешь ее. Und suchst nicht einmal mehr danach. Так вот, совесть, она есть у всех. Also der Gewissen ist bei jedem Menschen da. Когда они рождаются. Wenn der Mensch zur Welt kommt. И она не в голове. Und sie ist nicht in deinem Kopf. Nicht im Kopf. Это очень важно узнать. Das ist sehr wichtig zu erfahren. Она не в голове. Das ist nicht in deinem Kopf. Знаешь, совсем недавно. Weißt du, jetzt kürzlich haben die Wissenschaftler festgestellt, dass ein Herz ein Gehirn hat. Stell dir vor. До сих пор они не знали этого. Bis zum heutigen Tag haben sie das nicht gewusst. А Библия говорит всегда о том, что сердце разговаривает с нами. Aber die Bibel spricht ständig davon, dass unser Herz mit uns spricht. Что сердце, оно вот тебе и так подсказывает. Dass dein Herz dir etwas, dass dein Herz dir Hilfe leistet. Und... А наша прославная медицина только сейчас обнаружила. Aber unsere moderne Medizin hat das erst jetzt festgestellt. Что у сердца есть мозг. Und herausgefunden, dass ein Herz ein Gehirn раньше hat. Раньше говорили, это просто орган качает кровь. Früher hat man gesagt, es ist nur ein Organ, das einfach nur das Blut hin und her pumpt. На самом деле там есть мозг. Aber tatsächlich ist dort ein Gehirn angesiedelt. Там есть нейроны, которые сообщают информацию. Dort gibt es Neuronen, die eine Information austauschen. И, конечно, мозг может приказать сердцу заткнись. Natürlich kann unser Gehirn Verstand unserem Herz befehlen, du sollst mal deine Klappe halten. Но сердце не подчиняется автоматически разуму. Aber das Herz unterstellt sich nicht automatisch dem Verstand. Да, эти приказы из головы, оно само сперва начинает анализировать. Also diese Befehle aus dem Verstand fängt erst jetzt fängt das Herz erst einmal selber zu analysieren. И сердце самостоятельно оценивает все происходящее. Und das Herz versucht selbstständig das Geschehene zu analysieren. Самостоятельно. Selbstständig. Независимо от головы. Unabhängig vom Kopf. Это я говорю науку говорю. Also ich spreche von der Wissenschaft. И сердце самостоятельно реагирует. Und das Herz reagiert auch selbstständig. Когда оно получает информацию. Wenn es Informationen bekommt. Wow. Wow. И оказывается, сердце и мозг они общаются постоянно. Und wie sich herausgestellt hat, dass Herz und unser Gehirn immer wieder miteinander kommunizieren. И оказывается. Und man hat es herausgestellt. Что в этой связи. Dass in dieser Verbindung, in diesem Tandem, сердце говорит больше, чем мозг. Spricht das Herz mehr als der Gehirn, сердце das Gehirn. Посылает больше информацию мозгам, das Herz schickt mehr Informationen zum Gehirn, als umgekehrt. Wahnsinn. Wahnsinn. Wow. Бомба. Bombe. И сердце, оно, оказывается, еще имеет такую способность излучать электромагнитную энергию. Und das Herz hat man herausgestellt, dass es auch fähig ist, eine elektromagnetische Energie auszustrahlen. На 3 метра. Im Umfeld von 3 Meter. Никакой другой орган. Oder im Umkreis. Kein anderer Organ ist das fähig zu machen. И вот у людей есть две задачи. Und die Menschen haben 2 Aufgaben. Покорить себе вот этот мозг. Dieses Gehirn sich zu unterstellen. Вот этот мозг. Zu besiegen. А вот этому сердцу, вот этому, und diesem Herzen, этому мозгу, also diesem Gehirn, покорить себя, sich selbst zu unterstellen, и с обоими задачами мы справляемся не очень хорошо. Und mit beiden Aufgaben kommen wir nicht so ganz klar. Даже христиане. Sogar die Christen. Внутри тебя ты ограниченный. Внутри тебя ты безграничный, а снаружи ты ограниченный. Also von innen heraus bist du grenzenlos, aber von außen bist du begrenzt. И Бог создал человека после грехопадения. Und der Mensch hat Gott hat den Menschen nach dem Sündenfall so geschaffen, чтобы он умирал. Damit er stirbt. Представляешь, он вложил в программу старения в твое тело. Er hat ein Alterungsprogramm in dich hineingelegt. Он сказал, не вечно духу моему быть пренебрегаемыми людьми. Er hat gesagt, ich möchte nicht, dass mein Geist von Menschen erniedrigt wird bzw. gering geschätzt wird. И поэтому пусть они, говорит, их время будет ограничено. Deswegen soll ihr Alter begrenzt sein. Но многие воспринимают смерть как вот что-то ужасное. Aber manche empfinden den Tod als etwas Schreckliches. На самом деле это милость Божья. Tatsächlich ist das die Gnade Gottes. Освобождение. Eine Befreiung. Для многих людей. Für viele Menschen. И милость Божья в том, что мы можем умирать. Die Gnade Gottes besteht darin, dass wir sterben können. Halleluja. Halleluja. Но у тебя есть, конечно, и жизнь вечная в духе. Natürlich hast du auch ein ewiges Leben in deinem Geist. И есть люди, которые были бы рады умереть, но не могут. Die Menschen, es gibt Menschen, die wären froh, wenn sie sterben würden, aber sie können nicht. Мой пастор в Москве. Mein Pastor in Moskau. Сергей Васильевич Риховский рассказывал. Der Сергей Васильевич Риховский. Да. Hat mal erzählt. Он работал когда-то в клинике для психической больных людей. Er hat mal in einer psychischen Klinik gearbeitet. Он говорит, там была одна женщина. Sagt, dort war eine Frau. Уже бабушка, 107 лет где-то ей было. Bereits eine alte Frau, 107 Jahre alt ungefähr. И у нее были всегда красные глаза. Und sie hatte immer so rote Augen gehabt. Гноящиеся всегда. Die immer entzündet waren. Да. Потому что она спала с открытыми глазами. Und sie hat praktisch mit offenen Augen immer geschlafen. И она всегда богохульствовала, говорит. Und sie hat ständig gegen Gott geschimpft. Она всегда ругалась. Sie hat ständig geschimpft. И однажды она его позвала. Und eines Tages hat sie ihn mal gerufen. Ты говорил, что Бог всех прощает. Du hast mal gesagt, Gott vergibt jedem. Тогда послушай. Dann hör mal zu. Послушай. Dann hör mal zu. И она стала рассказывать. Und dann fing sie an zu erzählen. Как она во время революции раскулачивала людей богатых. Wo sie während der Revolution die reichen Menschen praktisch enteignet hat. Да, она при этом убивала многих людей. Und dabei hat sie viele Menschen umgebracht. Сотни людей убивала. Hunderte von Menschen hat sie umgebracht. Молодых, старых. Alte, junge Leute. И она рассказывала все это ему. Und sie hat ihm das alles erzählt. И он понимал, что эту тварь Бог никогда не простит. Und hat verstanden, dass diese Kreatur Gott niemals vergeben kann. Что такую тварь никогда нельзя прощать. Denn so eine Kreatur darf man niemals vergeben. И она рассказывала о насилии, которое она делала. Und sie hat erzählt, was sie für Gewalt den Menschen angetan hat. Поэтому она не могла закрывать глаза, когда она спала, потому что она видела сразу этих людей. Deswegen konnte sie ihre Augen nicht schließen, weil sie, sobald sie die Augen geschlossen hat, diese Menschen gesehen hat und hat immer mit offenen Augen geschlafen. Und dann hat sie später gesagt, ну что? Und? Вот такую Бог простит. Wird Gott auch so eine vergeben? И он говорит, я не поверил своим ушам. Und er sagt, ich konnte meinen Ohren nicht glauben oder meinen Augen nicht glauben. Но вдруг мой язык сказал. Plötzlich sagt meine Zunge. Он уже простил. Er hat dich bereits vergeben. И говорит она в ту же секунду. Und er sagt, in derselben Sekunde. Улыбнулась. Hat sie gelächelt, закрыла глаза, hat ihre Augen geschlossen und ist in die Ewigkeit gegangen. Sie konnte all diese Zeit nicht sterben. Sie wäre froh, aber sie konnte nicht. Aber erst als sie über diese Vergebung gehört hat, ist ihr Geist entweicht. Weißt du, dieses Programm der Alterung, das ist in jeden Menschen in uns hineingelegt. Это процесс, который даже в технике используется. Das ist ein Prozess, der sogar in der Technik angewandt wird. Да, в айфонах также бывает вкладывают такую программу. Sogar in die iPhones wird so ein Programm hineingelegt. Был скандал когда-то в айфонах. Es gab mal so einen Skandal sogar bei iPhone. Это называется Obsoleszenz. Das heißt Obsoleszenz. Когда после определенного периода, например, гарантии, das nach einem bestimmten Zeitraum, Technika, она умирает. Stirbt die Technik. И этот бизнес делает это для того, чтобы иметь оборот. Und diesen Business macht man, um mehr Gewinn zu erzielen. Но Бог дал эту программу старения из милости. Aber Gott hat dieses Programm der Alterung aus der Gnade herausgegeben. И вначале тело твое могло быть вечным. Und zu Beginn hätte dein Körper eigentlich ewig sein sollen. Und davon erinnert oder davon gibt dir immer wieder dein Gehirn zu wissen, который может запоминать события за 3 миллиона лет. Das fähig ist, in die letzten 3 Millionen Informationen zu merken oder Ereignisse zu merken. Твоя Hardware здесь, она способна это. Also dein Software, oder? Software, also dein Software ist, 3 Millionen лет. Ist fähig, 3 Millionen Jahre der Ereignisse zu merken. Да, да, да. Hardware не выдержит просто. Hardware wird das gar nicht aushalten können. Так же самое тело твое не выдержит присутствие Божие. Genauso wird dein Körper die Gegenwart Gottes nicht aushalten оно können. Просто умрет на das месте. Wird einfach auf der Stelle sterben. Поэтому нам нужны будут новые тела в небесах. Deswegen werden wir neue Körper im Himmel brauchen. Когда Бог касался меня, я практически умирал. Als Gott mich berührte, ich bin fast praktisch gestorben. На месте просто. Gerade auf der Stelle. Потому что это сила, которую твое тело не может выдержать. Weil das so eine Kraft ist, was dein Körper nicht aushalten kann. Поэтому милость Божия, что он только касается тебя, потом сразу уходит. Deswegen ist es auch Gnade Gottes, wenn er dich einfach nur ein bisschen berührt und dann wieder weggeht. Amen. Amen. Но есть то, что Бог не ограничил в нас. Aber es gibt etwas, was Gott in uns nicht begrenzt hat. Это вера. Das ist der Glaube. Это разум. Das ist der Verstand. Он может расширяться, развиваться. Dass sich erweitern kann, dass sich weiterentwickeln kann. И твой дух. Und auch dein Geist. И вот о вере он сказал, все возможно верующему. Und über den Glauben hat er gesagt, alles ist einem Gläubigen möglich. Все возможно верующему. Alles ist einem Gläubigen möglich. О духе он сказал, ты будешь жить вечно. Und über den Geist hat er gesagt, du wirst ewig leben. О разуме ты можешь иметь ум Христов. Und über den Verstand, du kannst den Verstand Christi haben. Halleluja. Halleluja. Знаешь, какие способности Бог вложил в тебя? Alleine vorzustellen, welche Fähigkeiten Gott in dich reingelegt hat. Да, ты можешь, например, сидеть здесь. Du kannst zum Beispiel hier sitzen. А твой дух, он сидит на кухне и кушает пельмени сейчас. Und dein Geist sitzt in der Küche und isst jetzt Teigtaschen. Твоя тушка здесь. Ist dein Körper hier. А ты духом там, на кухне. Und du bist aber in deinem Geist dort in der Küche. Поэтому ты не тело. Deswegen bist du nicht dein Körper. Это примитивное откровение, но очень важное. Das ist eine primitive Offenbarung, aber die ist sehr, sehr wichtig. Некоторым нужно выйти сперва из тела, чтобы понять, что они не тело. Manche müssen aus dem Körper mal rausgehen, um zu verstehen, dass sie nicht der Körper sind. Это будет немножко долгий путь. Das wird ein wenig ein langer Weg der Offenbarungen sein, ein schwieriger Weg. Amen. Amen. Но второе откровение. Aber die zweite Offenbarung. Очень легкая. Ist sehr, sehr leicht. Ты это не твои мысли. Du bist nicht deine Gedanken. Amen. Amen. И тебе нужно научиться наблюдать за своими мыслями. Und du musst lernen, deine Gedanken zu beobachten. Твой дух должен вылезти из-под кровати, куда его затолкал разум. Dein Geist muss aus dem Bett wieder rausgeholt werden, wo ihn der Verstand reingestopft hat. И сказать, я босс. Und zu sagen, ich bin der Boss. И начать командовать душой. Und anfangen, über die Seele zu herrschen. Это круто. Zu kommandieren, das ist cool. Это круто. Das ist cool. Но где собака зарыта, знаете? Aber wo ist der Hund begraben, wisst ihr das? Большинство людей это вообще не интересует. Die Mehrheit der Menschen interessiert das absolut nicht. Им достаточно быть как все. Für sie ist es genug, wie alle zu sein. Главное, чтобы не хуже, как у соседа. Wichtig, nicht schlechter, wie bei dem Nachbarn. А если не хуже, все можно расслабиться. Und wenn es nicht schlechter, schlechter ist, dann kann man sich entspannen. И когда тебе вот говорится такие вещи, как я говорю сейчас о новом. Und wenn dir solche Dinge gesprochen werden, wo ich jetzt rede über das Neue, über die Erneuerung. Примитивный мозг орёт внутри. Der primitive Teil des Gehirns schreit in dir innen. Тебе что больше всех надо? Was willst du mehr als alle anderen? Сиди не рыпайся. Bleib sitzen auf deinem Platz. Ишь ты веру он захотел. Oh, jetzt willst du noch mehr glauben. Ишь ты молиться он будет. Oh, jetzt wirst du mehr beten. А ты знаешь вон священника такого, Васю Пупкина? Kennst du den Pastor, der Вася Мюллер? Который такое дело сделал нехорошее. Die so eine schlechte Sache getan hat. А по телевизору показывают там одно. Im Fernsehen werden gezeigt diese Pfarrer, die diese schlimmen Dinge gesagt haben. Кардинал насилует детей. Der Kardinal missbraucht die Kinder. Вот посмотри и заткнись. Schau mal ihn an und halt deine Klappe. Вот тебе духовные люди. Schau mal diesen Geistlichen an. И люди реально затыкаются. Und die Menschen machen tatsächlich ihren Mund zu. Да. Ja. Ничего из этого хорошего не выйдет. Aus all dem wird nichts Gutes herauskommen. Духовные люди называются. Und die wollen sich Geistliche nennen. Слушай, это тебя не должно волновать. Hör zu, das soll dich überhaupt nicht kümmern. Тебя должно волновать твоя вера. Dich soll dein Glaube kümmern. И отношения с Иисусом. Und die Beziehung mit Jesus. И мне наплевать, что происходит, кто с кем и когда спал. Mir ist absolut egal, wer mit wem wann geschlafen hat. Кто кого насиловал. Wer wen missbraucht hat. У меня есть Иисус. Ich habe Jesus. И мои личные отношения. Und meine persönliche Beziehung zu ihm. Я не собираюсь там кого-то критиковать. Ich habe nicht vor, jemanden dort zu kritisieren. Мое желание попасть в небеса. Mein Wunsch ist in den Himmel zu kommen und ближе с ним здесь. Und hier ihm näher zu sein. Amen. Amen. Ломай крышу. Durchbreche dein Dach. Женщина, страдавшая кровотечением, die Frau, die an Blutfluss gelitten hat, да, она, у нее появилась мысль. Die hat einen Gedanken bekommen. Я прикоснусь к его краю одежды. Ich werde an sein Kleidungsstück mich an seine Kleidung in berühren. И исцелюсь. Und werde geheilt werden. Если бы ты мог спросить эту женщину, wenn du die Möglichkeit hättest, diese Frau zu fragen, женщина, Frau, откуда у тебя такая мысль? Woher hast du diesen Gedanken? Тебе Бог сказал? Hat das Gott zu dir gesagt? Скажет нет. Dann wird sie dir antworten nein. Ты это в Библии прочитала? Hast du das in der Bibel gelesen? Нет. Nein. Откуда ты это взяла? Woher hast du das? Она скажет тебе, я просто решила. Sie wird dir sagen, ich habe einfach beschlossen. И я просто в это поверила. Ich habe einfach daran geglaubt. Просто поверила? Ich habe einfach. Hast du einfach geglaubt? Она говорит, да, я просто в это поверила. Und sie sagt, ja, ich habe einfach daran geglaubt. И мне пришлось ломать свои сомнения. Ich musste meine Zweifel brechen. Мне пришлось ломать мою крышу. Ich musste dann mein Dach durchbrechen. Но я про Aber ich bin durchgebrochen zu Jesus. И я прорвалась сквозь свою крышу. Ich bin durch mein Dach durchgebrochen. Прикоснулась к краю одежды. Hab Jesus an seinem Mantel angerührt. И я взяла то, что он мне не давал. Und ich habe mir das genommen, was er mir nicht vorher gegeben hat. Он даже не видел меня. Er hat mich nicht einmal gesehen. Я взяла то, что он не давал. Ich habe mir das genommen, was er mir nicht gegeben hat. Я взяла свое чудо. Ich habe mein Wunder genommen. Я хотела сбежать просто. Ich wollte einfach abhauen. Но он меня заметил. Aber er hat mich bemerkt. И сказал. Und hat zu mir gesagt. О, женщина. О, Frau. Велика вера твоя. Groß ist dein Glaube. Смотри, когда люди принимают мысли. Schau her, wenn die Menschen die Gedanken annehmen. И они сумасшедшие мысли. Und das sind verrückte Gedanken. Петр говорит, повели мне идти к тебе по воде. Петру sagt, befehle mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Сумасшедшая мысль. Verrückte Gedanke. А Иисусу нравится. Aber Jesus gefällt sowas. Иди. Er sagt, komm, geh. Женщина говорит, я просто подползу, схвачу его за край одежды. Die Frau hat sich gedacht, ich werde einfach zu ihm kriechen und werde ihn einfach an seinem Kleid, an seine Kleidung, an seinem Mantel anrühren. И также уползу. Und werde genauso wieder wegkriechen. Иисус говорит, велика вера. Aber Jesus sagt, groß ist dein Glaube. Сотник, которому нужна была помощь. Der Hauptmann, der die Hilfe gebraucht hat. Иисус говорит. Sagt zu Jesus, не надо ко мне домой, Господи, не du надо. Brauchst nicht einmal zu mir nach Hause kommen, Jesus. Не надо, не надо, не das надо. Brauchst du nicht machen. Ты только слово скажи. Du sag nur ein Wort. И выздоровеет слуга мой. Und mein Knecht wird gesund werden. Иисус посмотрел. Jesus hat ihn angeschaut. Wow. Wow. И в Израиле не нашел я такой веры. Говорит. In ganz Israel habe ich so einen Glauben nicht gefunden. Молодец, говорит, иди. Du bist toll, geh. Твой слуга уже здоровый. Dein Knecht ist bereits gesund. Слышишь? Stell dir vor. Это все мысли. Das ist alles deine Gedanken. Мысли, которые люди приняли. Das sind Gedanken, die Menschen angenommen haben. Сами даже родили мысли, не приняли. Die haben sogar einen Gedanken selbst hervorgebracht. Они так решили. Sie haben so beschlossen. Что вот так будет исцелен мой слуга. Dass so mein Knecht geheilt wird. И что так буду исцелена я, схвачусь его за край одежды, все. Und so werde ich geheilt werden, wenn ich nur einfach seinen Mantel berühre. Amen. Amen. Кто-то верит, что пастор положит руку, и они исцелятся. Jemand glaubt, dass der Pastor eine Hand auflegt und sie werden geheilt werden. Это обязательно сработает. Und das wird auf jeden Fall passieren. Кто-то верит, что он должен обязательно помазан быть маслом, прежде чем пастор положит руку. Jemand glaubt daran, dass man vorher ihn salbt mit dem Öl und dann Pastor ihm die Hand auflegt. И это тоже будет работать. Und das wird auch funktionieren. Amen. Amen. Тебе нужно иметь смелость. Du brauchst Mut. Мыслить неординарно. Nicht so wie alle zu denken. Да. Эти люди, о которых я рассказывал, die Menschen, über die ich jetzt erzählt habe, их крыша была разобрана. Ihr Dach war auseinandergebaut. Они были готовы принимать новое. Sie waren bereit, etwas Neues zu empfangen. Amen. Amen. Поэтому Бог дал дар иных языков. Weißt du, deswegen hat uns Gott die Gabe der Zungensprachen gegeben. Это тоже для разобранной крыши. Das ist auch für ein für das durchgebrochene Dach. Amen. Бетонная башка это не воспринят. Denn ein Betonkopf kann das nicht empfangen. Тебе нужно молиться на языках. Du musst in den Zungensprachen beten. То, что не понимает твой разум. Denn das, was dein Verstand nicht versteht, aber das, was für dein Herzen ist, das ist eine direkte Kommunikation, Herz und Herz Gottes, indem sie an deinem Verstand vorbeigeht. Und das ist sehr gut. Manchmal ihn mal abzuschalten und seinen Geist einzuschalten und mit Gott sich zu unterhalten, direkt zu unterhalten. Amen. Используй это, да. Gebrauche diese Gabe. Werde nicht außerordentlich logisch. Denn Gott ist viel höher als unser Verstand. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Aber sie sind viel, viel, viel höher. Wesentlich höher. Um sie hier hineinlassen zu können, muss man sein Dach durchbrechen. Как много еще нужно об этом говорить, друзья? Man kann noch so viel davon reden und man soll so viel davon reden. Но тебе важно решить в себе. Aber für dich ist wichtig, in dir innen zu entscheiden. Хочу я обновляться? Möchte ich mich erneuern? Хочу ли я больше Бога? Möchte ich mehr von Gott haben? Хочешь чудо? Möchtest du ein Wunder? Ломай крышу. Dann durchbreche dein Dach. Хочешь быть реально духовным человеком? Willst du in Wirklichkeit oder in realem Leben ein geistlicher Mensch sein? Развивай свой дух. Dann entwickle oder erweitere deinen Geist. Впускай новые мысли. Und lass neue Gedanken in dich hinein. Потому что мысли обладают силой. Denn die Gedanken, sie besitzen eine Kraft. Мысли управляют верой. Die Gedanken steuern den Glauben. Убеждениями. Die Überzeugungen. А вера управляет реальностью. Und der Glaube beherrscht oder regiert. Реальность. Oder leitet die Realität. Невидимый мир управляет видимым миром. Die unsichtbare Welt regiert über die sichtbare Welt. Невидимый. Unsichtbare. Разум. Unsichtbarer Verstand. Управляет твоей видимой жизнью. Regiert dein sichtbares Leben. И Библия призывает: преобразуйтесь обновлением ума. Und die Bibel ruft uns dazu auf, dass wir verwandeln uns in unserem Verstand. Вникай в себя, говорит Библия. Die Bibel sagt, du sollst in dich hineindenken. Вникай в себя. Du sollst dich beobachten. И занимайся им постоянно. Und tue das regelmäßig und beständig. И так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Und wenn du so handelst, dann wirst du dich retten und diejenigen, die dir zuhören. Я знаю, что там написано: вникай в себя и в учение, но вникай в себя. Ich weiß, dass dort steht, du sollst in die Lehre dich hineindenken und beobachten, aber... Там написано: вникай в себя. Aber du sollst in dich hineindenken, вот это dich вот beobachten. Эти джунгли внутри надо разобрать. Und diese Dschungel in die drinnen, die da sind, du musst die auseinandernehmen. Надо вникать. Man muss sie beobachten, hineindenken. Практическое задание. Also praktische Aufgabe. Домашнее задание. Eine Hausaufgabe. Для начала. Zu Beginn. Попытайся хотя бы одну минуту. Versuche mal wenigstens eine Minute понаблюдать за своими мыслями. Mal deine Gedanken zu beobachten. Я тебе скажу, ты это не справишься с первого раза. Ich kann dir eins sagen, du wirst das beim ersten Mal nicht ganz schaffen. Nicht mal schaffen. Nicht mal schaffen. Да. Это не простое задание. Das ist keine einfache Aufgabe. Одна минута всего лишь. Nur eine einzige Minute. Просто понаблюдай за своими мыслями. Beobachte mal deine Gedanken. Но выдержи эти минуты. Aber versuch mal diese eine Minute auszuhalten. Да, у тебя полезут разные мысли сразу. Du wirst gleich verschiedene Gedanken bekommen. Но научись. Aber lerne es. Написано, наблюдайте за кем? Aber es steht geschrieben, ihr sollt beobachten. Wen sollt ihr beobachten? За соседом. Deinen Nachbarn? Нет, за мужем, за женой. Du sollst deinen Mann oder deine Frau beobachten? За собой. Nein, du sollst dich selber beobachten. Да. Наблюдай прежде всего за мыслями. In erster Linie sollst du deine Gedanken beobachten. И вот тут такой колхоз, такие дебри, ужас просто. Und dort ist so ein Wald, so eine Kolchose, dass du da erst einmal. Да. И мы не хотим разбираться с мыслями. Я это знаю. Und ich weiß, dass wir mit unseren Gedanken uns nicht auseinandersetzen wollen. Это сложно. Es ist kompliziert. Я просто думаю, пастор. Ich denke einfach so, Pastor. Думаю, как думаю. Ich denke, wie ich denke. Нормально. Ich denke normal. Ну поэтому ты просто так и живешь, как и живешь. Deswegen lebst du auch so, wie du lebst. Amen. Amen. И так и будешь жить, как и живешь. Und so wirst du auch leben, so wie du vorher gelebt hast. И умрешь, как живешь. Und du wirst sterben, wie du gelebt hast. Хочешь? Willst du das? Твое дело. Es ist deine Wahl, es ist deine Sache. Можно по-другому. Man kann aber auch anders. Amen. Amen. Мне это так нравится. Und es gefällt mir. Неограниченность. Diese Grenzenlosigkeit. Шох, Halleluja. Halleluja. И все, что в твоей жизни приходит, und alles, was in deinem Leben so passiert, Господь допускает определенные вещи. Der Herr lässt bestimmte Dinge zu. Например, болезни. Zum Beispiel Krankheiten. Проблемы. Probleme. Какие-то вещи, которые ты не понимаешь. Irgendwelche Dinge, die du nicht begreifst. А это для чего? Wozu ist das? Чтобы научиться исследовать себя. Um zu lernen, sich selbst zu erforschen. Как только у тебя болезнь пришла, sobald eine Krankheit zu dir kommt, вирус этот зачуханный, dieser blöde Virus, слушай, надо включиться и размышлять. Hör zu, man muss sich einschalten und darüber nachdenken. Если заболел, wenn du krank geworden bist, что делать? Was soll man denn tun? Если ты сейчас дома сидишь, wenn du jetzt zu Hause sitzt, а не в церкви, und nicht in der Gemeinde, что делать? Was machst du? Was soll man machen? Эй, твоя задача главная исследовать себя сейчас. Deine wichtigste Aufgabe, sich selbst jetzt zu erforschen. Почему? Wieso? Зачем? Wozu? Если ты верующий человек, wenn du ein gläubiger Mensch bist, в твоей жизни все под контролем Бога. In deinem Leben ist alles unter der Kontrolle Gottes. Это 100% истина. Das ist eine 100%ige Wahrheit. Amen. Amen. Если ты любишь Бога, wenn du Gott liebst, написано, любящим Бога, es steht geschrieben, diejenigen, die Gott lieben, призванным по Его изволению, die nach seinem Vorsatz berufen sind, все содействует ко благу. Denen dient alles zum Guten. Все. Das war's. В том числе и корона. Halleluja. Unter anderem auch Corona. Amen. Amen. Да. Ja. Все. Alles. Поэтому тебе надо исследовать себя, чтобы это принесло пользу. Deswegen sollst du dich selbst erforschen, damit es auch einen Nutzen bringt. В чем причина? Wo ist der Grund? Может, какие-то мысли надо выкинуть? Vielleicht sollte man irgendwelche Gedanken rausschmeißen? Может, что-то надо покаяться в чем-то? Vielleicht sollte man Buße tun in вполне etwas. Возможно. Das ist möglich. Поэтому этому парализованному, который лежал там перед Иисусом, deswegen dieser Gelähmte, der vor Jesus damals gelegen ist, Иисус сказал прежде всего, Jesus hat als allererstes gesagt, прощаются тебе грехи твои? Die werden alle deine Sünden vergeben. Он не сказал ему, исцеляйся быстрее. Er hat nicht zu ihm gesagt, du sollst schnell geheilt werden. Прощаются грехи твои? Sondern deine Sünden werden vergeben. Потому что проблема, болезнь была связана с грехами. Weil das Problem mit seiner Krankheit war verbunden mit seinen Sünden. И нет смысла исцелять человека физически, если он остается грешником. Und es gibt keinen Sinn, einen Menschen physisch zu heilen, wenn er ein Sünder bleibt. Не всегда, я знаю. Nicht immer, ich weiß es. Не всегда болезнь. Nicht immer ist eine Krankheit mit einer Sünde verbunden. Нет. Nein. Но вера твоя, aber dein Glaube, она растет через эти вещи. Das wächst durch diese Dinge. Если мы исследуем себя, wenn wir uns erforschen, то мы растем в вере. Dann wachsen wir im Glauben.